kommen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind. Gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfters als die Schuhe, die Länder wechselnd durch die Klassenkriege, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wussten wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn gegen das Unrecht macht die Stimme heiser. Wir, die den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, wir konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit ist, dass der Mensch dem Menschen kein Wolf mehr ist, denket unser